kannst immer siegreich sein. Nah ist der König, Sieg ist ja in ihm allein. Nah ist der König, sieh, er kommt und seiner Hand niemals jemand widerstand. Es schallt über mir und Land.